Gut, Fakt ist, dass in dem Moment, wo du von Neuem geboren wirst, also wo das, was wir jetzt in der ersten Stunde beschrieben haben, bei dir passiert ist, dass du in deinem Geist vollkommen neu geworden bist. Das haben wir zum Ende der letzten Stunde noch gesagt. 2. Korinther 5, 17. Ist jemand in Christus, ist er ein. Ist er. Sag mal, ist er. Nicht wird er, sondern ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, nicht wird vergehen, sondern ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Das heißt, im Geist ist die geistliche Realität, die Realität deines Geistes. Du bist ein geistliches Wesen, ein Geist nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Du hast eine Seele und du wohnst in einem Körper. In deinem Geist, der dein eigentliches Ich ist, dein wahres Ich ist, in deinem Geist bist du vollkommen neu, in dem Moment, wo du von Neuem geboren bist. Amen. Wie viele von euch sind sich aber dessen bewusst, dass die Umgestaltung deiner Seele und deines natürlichen Menschen durchaus in manchen Bereichen noch ein Prozess sein kann? Ja. Römer 12, Vers 1. Lasst euch erneuern durch die Erneuerung eures Sinnes. Mit anderen Worten, es geht darum, im Leben als Jünger Jesu Christi, somit als Christ, geht es darum, aus dieser neuen Realität, die im Geist bereits gegeben ist, die du im Geist bereits bist, diese neue Schöpfung, die du bist, mehr und mehr aus dieser neuen Schöpfung herauszuleben, sodass all dein Denken, all dein Fühlen, all dein Handeln mehr und mehr dieser göttlichen neuen Realität entspricht. Auch ganz konkret. Amen. Und da siehst du dann relativ schnell, dass du durchaus noch was vor dir hast in diesem Leben. Amen. Bis du in den Himmel gehst. Ja? Und das soll dich nicht entmutigen, sondern das soll dich ermutigen, weil du sagst, okay, es geht nicht nur mir so. Amen. Sondern wir brauchen alle diese Erneuerung. Das Ergebnis ist aber tatsächlich das, dass immer mehr der himmlischen Realität, die bereits in uns lebt, die bereits in uns ist, dass mehr und mehr dieser himmlischen Realität auch in den natürlichen Bezügen unseres Lebens Raum gewinnt. Das heißt, dass mehr und mehr durch uns der Himmel auf die Erde kommt. Und zwar zuerst in unserem eigenen irdischen Menschen, in unserer Seele. Was ist die Seele? Seele, Verstand, Wille und Gefühl. Wow. Schau, stell dir mal vor, wenn du immer mehr nur noch himmlische Gefühle hast, ist das nicht genial? Du musst nicht mehr in Urlaub fahren, um himmlische Gefühle zu haben, sondern du hast sie auch, während du mal lochst, himmlische Gefühle. Du hast göttliche Gedanken anstatt irgendwelche schwarzen, teuflischen Gedanken. Du hast einen göttlichen Willen, der nur noch das will, was eh Gott will und somit absolut positiv ausgerichtet ist. Das ist der Zustand, in den Gott dich hineinführt. Deswegen heißt 1. Thessalonicher 5, 23, dass er Geist, Seele und Körper unsträflich bewahren will, bis auf den Tag Christi Jesu hin. Das ist der Prozess deiner Erneuerung. Man könnte es auch so ausdrücken, die Sünde, ich möchte in der zweiten Stunde ein bisschen über Sünde sprechen, okay? Da erlaubt ihr mir das, ein bisschen über Sünde zu sprechen. Sag mal zu deinem Nachbarn, oh, was kommt jetzt? Man könnte es eben auch so ausdrücken, das Ergebnis deiner Erneuerung ist, dass die Sünde weniger und weniger Rolle in deinem Leben spielt und der Sieg über die Sünde in deinem Leben mehr und mehr offenbar wird. Weil Jesus Christus hat die Sünde schon besiegt. Was ist Sünde überhaupt? Das möchte ich jetzt in der zweiten Stunde drüber sprechen. In der ersten Stunde haben wir gesagt, was ist ein Christ? Jetzt möchte ich in der zweiten Stunde darüber sprechen, was ist Sünde? Okay. Was ist Sünde? Sünde ist kein großes Geheimnis, sondern Sünde ist schlicht und einfach, auch von der griechischen Wortbedeutung her, schlicht und einfach Zielverfehlung in Bezug auf den eigentlichen Plan Gottes für dein Leben. Jedes Vorbeileben sozusagen am Ziel Gottes für dein Leben, am Plan Gottes für dein Leben. Man könnte auch sagen, am Design Gottes für dein Leben. Jedes Verfehlen dieses Ziels des Designs ist Sünde. So ungefähr so, wenn du jetzt sagst, okay, Beispiel, dein Auto ist in einer bestimmten Weise designt. Ja? Zum Beispiel ist dafür designed, dass du, wenn du mit 100 Sachen über die Autobahn fährst, dass du dann ungefähr den fünften Gang reintust. Ja? Jetzt hatte ich im Urlaub ein Auto, das hat den fünften Gang und dann hat es noch einen sechsten Gang. Und der sechste Gang, der war genau in die gleiche Richtung wie der Rückwärtsgang. Ja? Der einzige Unterschied zwischen dem sechsten Gang und dem Rückwärtsgang war, dass man beim Rückwärtsgang noch ein bisschen ziehen musste von unten. Aber ansonsten war das die gleiche Richtung. Zielverfehlung wäre jetzt bei 100 Sachen anstatt den sechsten Gang den Rückwärtsgang einzulegen. Ergebnis bekannt, okay? Habe ich nicht gemacht, keine Sorge. Ich habe nicht gesündigt, nein. Ergebnis ist Zerstörung. Warum? Weil Sünde bedeutet einfach Handeln entgegen dem Design des Designers. Der Autodesigner hat das Auto so designt, dass der Rückwärtsgang bei 100 Sachen das Getriebe zerstört. Aber der sechste Gang ist genau richtig schön, wie nennt man es, geschmeidig rollen lässt. Ja? Und wenn du dich entscheidest, anstatt es geschmeidig rollen zu lassen, den Rückwärtsgang reinzutun, dann hast du gegen das Design gehandelt und das Ergebnis ist Chaos. Okay? Und genau das ist Sünde. Ja? Deswegen sagt Paulus über Sünde in Römer 6, 23, sagt er, der Lohn der Sünde ist der Tod. Das heißt, Zerstörung und in der Konsequenz der Tod. Weil es Zielverfehlung ist. Wenn du permanentes Ziel verfehlst, manche Dinge gibt es zum Beispiel auch beim Auto, manche Dinge, die kannst du tun über eine bestimmte Zeit mit deinem Auto und es wird noch nicht sofort kaputt gehen. Aber mit der Zeit, was zum Beispiel? Kupplung schleifen lassen zum Beispiel. Das geht bei meinem Auto nicht, weil ich habe eine Automatik, aber bei manchen geht das, okay? Also, Kupplung schleifen lassen für alle, die ein Auto mit Kupplung haben. Das hast du jetzt vom Experten gehört. Roland sagt, Kupplung schleifen lassen auf die Dauer ist Zielverfehlung für dein Auto. Das heißt, wenn du zweimal die Kupplung schleifen lässt, dann hast du noch nicht unbedingt ein Problem im Auto. Aber wenn du auf die Dauer permanent die Kupplung schleifen lässt, dann hast du irgendwann ein Problem. Ich weiß nicht genau welches, aber du hast irgendwann ein Problem im Auto. Ich bin jetzt kein Autoexperte. Ich predige heute Abend noch nicht über Autos, sondern über Menschen. Aber genau das ist das Ergebnis von permanenter Zielverfehlung. Manche Zielverfehlung führt sofort zum Crash, wie der Rückwärtsgang bei 100. Das machst du nicht zweimal. Also jedenfalls nicht mit demselben Auto. Das machst du nur einmal. Andere Sachen gehen über eine bestimmte Zeit gut, aber irgendwann hast du die Verschleißerscheinungen sozusagen. Ja? Deswegen ist so wichtig für dich, wenn du ein gesundes Auto haben willst, sprich ein gesunder Mensch sein willst, jetzt geht es ja wieder um die Sünde, also um die geistliche Dimension, wenn du ein gesunder Mensch aus Geist, Seele und Körper sein willst, ist es wichtig, dass du lernst, gemäß dem Design des Designers diesen Tempel des Heiligen Geistes, deine Seele, dein Körper, dein Geist zu bedienen. Dein Verstand, dein Wille, dein Gefühl, all die Dinge, die du tust, gemäß dem himmlischen Design zu gebrauchen. So einfach. Und das zu tun heißt, frei zu leben. Frei von der Sünde und damit frei. Jesus Christus kam, um dich frei zu machen. Amen. Wie heißt es? Johannes 8, 36. Wen der Sohn frei macht, der ist wahrhaftig frei. Das heißt, Freiheit ohne Freiheit von der Sünde gibt es nicht. Freiheit zur Sünde, das ist dann die Verdrehung. Freiheit zur, so, wir sind ja alle frei, also macht halt jeder einfach so und das wird keine Konsequenz haben, weil Gott liebt uns ja und überhaupt. Und ich habe ja auch mal das Gebet gesprochen und gesagt, Jesus sei mein Herr und so. Und das ist meine Lebensversicherung. Es ist ungefähr so, wie wenn du mal den Kaufvertrag für dein Auto unterschrieben hast, aber jetzt lässt du halt ständig die Kupplung schleifen. Dann kannst du hinterher auch nicht hingehen zum Autohersteller und sagen, also Sie mit Ihrem Auto, das funktioniert irgendwie nicht. Das geht nicht hier. Oder du legst einen Rückwärtsgang ein bei 100 und sagst, hinterher, was haben Sie für einen Mist konstruiert hier? Ich lege einen Gang ein einfach und plötzlich, bumm, ist alles kaputt. Das kannst du nicht machen. Man könnte so sagen, das Prinzip ist, du verletzt nicht ungestraft das Design auf die Dauer. Und deswegen ist wichtig, dass wir erstens erkennen, was Sünde ist und dass wir zweitens immer mehr im Sieg über Sünde leben. Halleluja. Schicki. Was hat Jesus mit der Sünde gemacht? Pass auf, ich sag dir mal zum Anfang, bevor ich dir dann mal ein paar Sachen aufzähle. Lese ich dir erstmal vor, was Jesus mit der Sünde gemacht hat. Römer 3, 21 heißt es. Jetzt aber ist, schreibt Paulus, jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit geoffenbart worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Nämlich Gottes Gerechtigkeit durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Denn es ist kein Unterschied. Denn alle haben gesündigt. Also sagt seinem Nachbarn, wir sitzen alle im selben Boot. Denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes von Natur aus. Er spricht jetzt hier vom alten Menschen, der nicht von neuem geboren ist, okay? Und sie erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Und jetzt kommt das Evangelium. Und sie werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn, nämlich Jesus Christus, hat Gott, jetzt kommt das Ganze interessant, hat Gott hingestellt als einen Sühneort durch den Glauben an sein Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden unter der Nachsicht Gottes, zum Erweis seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht sei und den rechtfertige, der des Glaubens an Jesus ist. Sehr kompliziert ausgedrückt, das ist halt Paulus, gell? Aber kann man nichts machen, der hat halt einfach Schachtelsätze. Aber was heißt es letztendlich? Es heißt schlicht und einfach, er sagte hier, in dem Moment, wo du von Neuem geboren wirst, durch den Glauben an Jesus, indem du ihn aufnimmst, in dem Moment lässt er alle Sünden, die du vorher in deinem Leben begangen hast, alle Zielverfehlung, einfach dahingehen. Das heißt hier, das Hingehen lassen der vorher geschehenen Sünden. Das heißt, er vergibt dir alles, was du vorher jemals falsch gemacht hast. Er lässt es einfach dahingehen. Ja, er hat Jesus als Sühneort hingestellt, er hat Jesus ans Kreuz gehen lassen, als Sühneort, dort kam die Sünde auf ihn, auf Jesus und er deswegen in den Tod, weil der Lohn der Sünde ist der Tod. Also hing am Kreuz von Jesus deine Sünde mit ihm am Kreuz, sie kam zum Tod und damit ist sie erledigt. Und damit heißt es 2. Korinther 5, 21, wurde er für dich zur Sünde am Kreuz, damit du die Gerechtigkeit Gottes würdest in ihm. Das heißt, damit du unbelastet von dem, was in deinem alten Leben gewesen ist, leben kannst. Amen. Er lässt dir einfach alles hingehen, sozusagen. Er vergibt es dir einfach. Er lässt es einfach los. Also was vergibt er dir zum Beispiel? Pass auf, jetzt lese ich dir ein bisschen was vor. Was vergibt er zum Beispiel? Galater 5, 19. Okay. Unser Lieblingsvers. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches, sagt Paulus da. Also sprich, er gibt jetzt eine Liste von Sünden. Ja? Zielverfehlung. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches. Es sind Unzucht, ja? Also sexuelle Betätigung außerhalb der Ehe, ist das Unzucht. Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Hader, also Streit, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien, Trinkgelage, Völlereien und dergleichen. Von diesen sage ich euch im Voraus, so wie ich vorher sagte, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Das heißt mit anderen Worten, Sünde ist Zielverfehlung. Ja? Das ändert sich auch durch Jesus nicht. Ja? Jesus hat nicht gesagt, okay, jetzt bin ich da, deswegen ist Sünde nicht mehr Sünde. Oder Sünde nicht mehr Zielverfehlung. Sondern Sünde ist Zielverfehlung. Aber sie ist durch das Blut von Jesus erledigt. Amen. Sie ist erledigt und sie hat die Macht über dein Leben verloren. Durch den Tod von Jesus ist die Macht der Sünde über dein Leben gebrochen. Sag mal, die Macht der Sünde ist über mein Leben gebrochen. Die Sünde hat keine Macht mehr über mich. Das heißt mit anderen Worten, du musst nicht mehr in Sünde leben. Vorher musstest du. Wenn du von neuem geboren bist, musst du nicht mehr in Sünde leben. Warum? Weil du neu bist. Und weil Jesus es bezahlt hat und weggewischt hat. Du kannst immer noch in Sünde leben. Das kannst du. Weil du hast ja immer noch einen eigenen Willen. Gott macht dich nicht zur Marionette. Gott sagt nicht, so, ich steuere dich jetzt nur noch rechts, links. Okay, Bein bewegen. Ja, oh Gott, soll ich doch nach hinten gehen? Nein, doch lieber nach vorne. Nein, du bist keine Marionette. Du bist nicht deswegen, weil Jesus dein Herr ist, zu seiner Marionette geworden. Sondern Jesus hat dir immer noch einen eigenen Willen gegeben. Das heißt, du kannst noch sündigen, aber durch Jesus am Kreuz ist die Macht der Sünde gebrochen und deswegen musst du nicht mehr sündigen. Du musst also dein Ziel nicht mehr verfehlen. Du musst die Kupplung nicht mehr schleifen lassen und du musst auch nicht mehr den Rückwärtsgang einlegen bei 100. Du kannst es immer noch. Ich habe mir manchmal überlegt, beim Autofahren, jetzt also im Urlaub mit dem Auto, mir manchmal überlegt, wenn ich jetzt beim sechsten Gang, wenn ich jetzt einfach nur dieses kleine Ringchen da hochziehen würde, was würde dann passieren? Aber ich konnte mich zurückhalten. Das heißt, ich hatte Macht über die Sünde. Das nennt man Macht über die Sünde. Vielleicht kommt der Gedanke, verstehst du, das ist ein gutes Bild. Vielleicht kommt der Gedanke und sagt, oh, das wäre doch jetzt aber schön, das wäre doch jetzt mal interessant. Der Gedanke kommt, aber du hast Macht darüber und du kannst sagen, nein, das will ich nicht. Keine Zielverfehlung. Für einen Menschen, der die Natur Satans hat, im Machtbereich der Finsternis, ist das nur begrenzt möglich. In bestimmten Punkten ist es möglich, für bestimmte Dinge, je nachdem, wie jemand geprägt ist, ist nur begrenzt möglich. Er kommt an Punkte, wo es nicht mehr möglich ist, weil Geister ihn übernehmen können. Für dich als Neugeborener ist es möglich. Amen. Das macht Paulus deutlich. Das ist auch eine sehr deftige Stelle übrigens. Ich lese heute einfach ein paar deftige Stellen. Römer 1, Vers 18. Ganz heiße Geschichte. Römer 1, 18 sagt Paulus, denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Mit anderen Worten, das Erste, was Paulus sagt, ist, auch im Neuen Bund ist Sünde noch Sünde. Und Gott hasst die Sünde. Er liebt den Sünder, aber er hasst die Sünde. Gottes Zorn wird offenbart über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Mit anderen Worten, er sagt, du kannst die Kupplung nicht ungestraft schleifen lassen auf die Dauer. Okay, das sagt er. Welche, nämlich die Wahrheit, also er spricht jetzt von der Ungerechtigkeit der Menschen, die Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbart ist, denn Gott hat es ihnen offenbart. Mit anderen Worten, er sagt, auch die Menschen, die Jesus nicht kennen, können erkennen, sie können Gott erkennen und sie können eigentlich erkennen, was richtig und was falsch ist. Sie können es eigentlich erkennen. Denn sein unsichtbares Wesen, sagt er, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit wird seit Erschaffung der Welt an in dem Gemachten, also in dem Geschaffenen, wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien, weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen, jetzt kommt es, sondern in ihren Überlegungen in Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Indem sie sich für Weise ausgaben, also indem sie dachten, wir wissen selber am besten, sind sie zu Narren geworden. Wann wirst du zum Narren? Du wirst dann zum Narren, wenn du eigentlich das Gute willst, aber das Schlechte tust. Du wirst dann zum Narren, wenn du zum Knecht des Teufels wirst. Du wirst dann zum Narren, die Menschheit wird ständig, seit Jahrhunderten, Jahrtausenden, seitdem Jesus über diese Welt gegangen ist, wird die Menschheit macht sich ständig selber zum Narren. Weil eigentlich ist alles bereits da, um ein Leben frei von Zielverfehlung zu leben, um diesen Planeten zum Himmel auf Erden zu machen. Alles ist bereits da, im Wort Gottes, im Kreuz da. Und trotzdem haben sich so viele immer noch entschieden, in ihren eigenen Überlegungen zu meinen, sie wissen es besser und sind immer wieder neu damit dabei verdammt, so in die Fallen des Teufels zu tappen. Und dann wundern sie sich plötzlich, wo kommt es jetzt her? Wo kommt dieser Terrorismus plötzlich her? Wo kommt diese Bosheit plötzlich her? Ja, mei, wir haben es doch alle nur gut gemeint. Ja, gut gemeint, aber nicht gut gemacht. Warum? Weil du getrennt von Gott kannst du es nicht gut machen. Amen. Sondern da heißt es, dein Herz wird verfinstert, indem sie sich für Weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden und sie haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes verwandelt in das Gleichnis eines Bildes vom vergänglichen Menschen, das wäre der Humanismus, von Vögeln, das ist dann der Götzendienst und von vierfüßigen und kriechenden Tieren und so weiter. Darum, und jetzt kommt's, darum hat Gott sie dahingegeben in die Begierden ihrer Herzen. Mit anderen Worten, darum hat Gott zugelassen, dass der Teufel Raum hat. Weißt du, letztendlich so, Gott will nie die Sünde. Gott straft dich auch nicht, indem er sagt, jetzt hast du nicht gewollt, wie ich will, und deswegen geht's dir jetzt schlecht. Sondern die Sache ist die, Gott muss zuschauen, dass wenn du nicht so wie er will, wenn du nicht so willst, wie er will, sozusagen, wenn du dich von ihm trennst, muss er zuschauen, wie dein eigener Sinn immer mehr verfinstert wird, so dass du Dinge tust, die dir schaden. Verstehst du? Um zum Beispiel ein Flugzeug, ich komme nochmal auf das zurück, weil das noch ein bisschen aktuell ist, um ein Flugzeug zum Absturz zu bringen, um sich so einen Plan im Kopf auszudenken, musst du schon vorher lange in deinem Denken verfinstert sein. um dir überhaupt sowas vorstellen zu können, verstehst du? Um dir überhaupt sowas überlegen zu können. Du überlegst dir, weißt du, musst du das ja mal geben, weißt du, jetzt gerade mal speziell dieser Mensch, ich habe mir das jetzt so überlegt, weil ich saß jetzt auch im Flugzeug und ich habe auch auf diese Kabinentür vom Cockpit geschaut, auf diese hermetisch verriegelte Kabinentür und ich habe die Kapitäne am Anfang gesehen, wie sie alle da standen, uns tief in die Augen geguckt haben, Co-Pilot und Pilot, um unser Vertrauen zu erwecken nach dem Motto, wir werden dieses Flugzeug nicht abstürzen lassen. Ja, das ist ja im Raum, verstehst du? Total im Raum. Aber weißt du, um das überhaupt sich zu überlegen zu können, um sich vorzustellen, ja und dann sitze ich in dieser Kabine und dann lasse ich den nicht mehr rein und dann bringe ich einfach das Flugzeug um Absturz und dann macht es irgendwann Bumm und dann bin ich weg und die anderen sind alle mit mir weg und so weiter. Das hat er sich ja alles vorher überlegt. Um sich sowas überhaupt überlegen zu können und sich dann noch dafür zu entscheiden, das zu machen. Ich meine, du kannst dir das alles überlegen, verstehst? Aber in dem der normale Mensch, wenn er sich das überlegt, sagt, oh Gott, das will so ein Grauen, niemals. Aber er hat es gemacht, verstehst du? Was heißt das? Das heißt, sein Denken war schon so verfinstert, dass er tatsächlich für die meisten Menschen völlig verrückt gehandelt hat. Und trotzdem war es für ihn vollkommen folgerichtig. Und er hat es ja mit einer Präzision und einer Genauigkeit und mit einer Ruhe und so weiter durchgezogen, ja, im Endeffekt. Dass du staunst. Ja? Aber was ist es? Genau das, was Paulus hier sagt. Darum hat Gott sie dahingegeben, in die Begierden ihrer Herzen, in die Unreinheit und so weiter, in die verfinsterten Gedanken. Jetzt geht's weiter und jetzt zählt er dann weiter verschiedene Sünden aus, jetzt nicht gerade Flugzeugabsturz, sondern andere Dinge, sagt er hier, ihre Leiber untereinander zu schänden. Da spricht er von der Unzucht. Sie, welche die Wahrheit Gottes in die Lüge verwandelt und dem Geschöpf Verehrung und Dienst dargebracht haben, statt dem Schöpfer, der gepriesen sei, in Ewigkeit. Amen. Deswegen hat Gott sie dahingegeben, in schändliche Leidenschaften. Denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr in den unnatürlichen verwandelt und ebenso auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen, sind in ihrer Wollust zueinander entbrannt, indem sie Männern mit Männern Schande trieb. Das darfst du heute in Deutschland kaum mehr sagen, sowas, aber es steht geschrieben, verstehst du? Das steht geschrieben. Ja? Trieben und empfingen den gebührenden Lohn ihrer Verirrung an sich selbst. Und wie sie es nicht für gut fanden, Gott in der Erkenntnis festzuhalten, hat Gott sie dahingegeben in einen verworfenen Sinn. Zu tun, was sich nicht ziemt, erfüllt mit aller Ungerechtigkeit, Bosheit, Habsucht, Schlechtigkeit, voll von Neid, Mord, Streit, List, Tücke, Ohrenbläser, Verleumder, Gotteshasser, Gewalttäter, Hochmütige, Prahler, Erfinder böser Dinge, den Eltern Ungehorsame, Unverständige, Treulose, ohne natürliche Liebe, Unbarmherzige. Uiuiui, sag mal uiuiui. Obwohl sie Gottes Rechtsforderung erkennen, dass die so etwas tun, des Todes würdig sind, üben sie es nicht allein aus, sondern haben auch Wohlgefallen an denen, die es tun. Mit anderen Worten, er hat genau unsere Zeit vorausgesagt. Die Menschen nennen das Böse gut und das Gute böse. Wenn du sagst, Sünde ist gut, dann kriegst du Applaus. Wenn du sagst, Sünde ist böse, dann sagen sie, du intoleranter Heini, du mittelalterlicher, was auch immer, religiöser Fanatiker oder sonst was. Verstehst? Das ist genau das. Sie haben Wohlgefallen an denen, die das Böse tun, und sie haben kein Wohlgefallen an denen, die das Richtige tun. Sie haben sich für den Weg der Zielverfehlung entschieden, mit anderen Worten. Die Sünde hat Macht in ihrem Leben. Und die Konsequenz, sagt Paulus, bleibt nicht aus. Und deswegen sieht es momentan so aus, in der Welt, wie es aussieht. Und ich sage dir, es ist noch Gnade, dass es nur so aussieht, wie es aussieht. Absolut. Total. Und wenn Gott die Söhne und Töchter Gottes wegnehmen würde von diesem Planeten, würde es noch ganz anders aussehen. Weil es die Konsequenz der Sünde ist. Ja? Die Konsequenz der Sünde ist der Tod. Nicht, weil Gott so ein zorniger, strafender Gott ist, sondern weil er gerecht ist und weil er dem Menschen einen freien Willen gegeben hat, sich entweder für den Teufel oder für ihn zu entscheiden. Und er wäre kein liebender Vater, wenn er uns nicht die freie Entscheidung geben würde. Verstehst? Und deine Entscheidung hat an jedem Punkt Konsequenz. Wenn du dich an einem Punkt inkonsequent in Bezug auf die Zielverfehlung entscheidest, dann ist der nächste Punkt nicht weit. Es ist ungefähr so, wenn du anfängst, dein Auto zu malträtieren, ich komme nochmal aufs Auto zurück, und einfach zu sagen, okay, und ich gebe Vollgas im ersten Gang bis 50, ziehe ihn hoch und so weiter, und ich hole alles raus aus der Kiste, was nur geht. Und dann lässt die Kupplung schleifen und was auch immer, und wenn die Parklücke ein bisschen zu eng ist, dann bockst du nach vorne und nach hinten dran. Und verstehst? Irgendwann mal fallen alle Hemmungen. Irgendwann mal sagst du, na, ist das Auto eh schon halb kaputt, jetzt geht's einfach, gebe ich nochmal erst richtig voll drauf. Über Stock und Stein, Geländefahrt und so weiter. Alles gebe ich. Verstehst? Genau das ist die Abwärtsspirale des verfinsterten Sinnes. Ja? Und genau das hat Jesus durchbrochen. Amen. Und genau das hat er in dir durchbrochen. Und genau davon hat er dich freigemacht. Halleluja. Psalm 103, Vers 3. Preise den Herrn, meine Seele, und all mein Inneres seinen heiligen Namen. Preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht alle seine Wohltaten, der da vergibt alle deine Sünde. Schau dir die Ehebrecherin an, die zu Jesus gebracht wurde, in Johannes 8, Vers 2 bis 11. Ja, sie hatte die Ehe gebrochen, das heißt, sie hatte definitiv Zielverfehlung in ihrem Leben. Definitiv. Und Jesus hat es auch nicht bestritten. Jesus hat nicht gesagt, oh, super, dass du die Ehe gebrochen hast, tolle Sache, schön. Vom Gesetz, und zwar nicht von irgendeinem Gesetz, sondern vom Gesetz Gottes, des alten Bundes her, war Steinigung tatsächlich die angemessene Reaktion. Und diese Pharisäer und Schriftgelehrten wollten nichts anderes tun, als dem Gesetz Gottes Geltung verschaffen. Das einzige Problem, das sie hatten, war, dass sie sich alle hätten selber steinigen müssen. Ja. Und dann kommt Jesus, und was macht Jesus? Das ist genau das, was bei deiner neuen Geburt passiert übrigens. Was macht Jesus? Jesus sieht die Sünderin und er sieht die Zielverfehlung. Und er sagt zu ihr in Johannes 8, Vers 10, glaube ich, er sagt zu ihr, ich verurteile dich nicht. Ich verurteile dich nicht. Das heißt nicht, ich heiße gut, was du getan hast, aber ich verurteile dich nicht. Ich lasse diese Sünde hingehen. Ja, ich lasse sie hingehen. Das passiert mit dir in der neuen Geburt. Dem Moment, wo du Jesus zum Herrn deines Lebens machst, sagt er zu dir, ich verurteile dich nicht für das, was du bisher gemacht hast. Ich verurteile dich nicht für deine Zielverfehlung. Ich lasse sie hingehen. Ich lasse die Unzucht, ich lasse die, was weiß ich, Homosexualität, ich lasse es alles hingehen. Ja? Du bist frei. Die Frau natürlich völlig überrascht. Kennst du die Geschichte? Und wundert sich, wie er geschieht. Und Jesus sagt ihr noch was zum Schluss. Und das ist ganz wichtig. Sagt sie zum Schluss, geh hin und sündige von jetzt an nicht mehr. Und das ist tatsächlich das entscheidende Ergebnis. Er sagt nicht zu ihr, geh hin und mach gerade so weiter, ich verurteile dich nicht, weil du kannst ja nicht anders. Oder ist halt so schön, Ehebruch macht so Spaß. Sondern er sagt, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Mit anderen Worten, er gibt ihr, in dem Moment, als Jesus zu ihr gesagt hat, geh hin und sündige hinfort nicht mehr, hat er ihr die Kraftbefähigung gegeben, nicht mehr zu sündigen. Ich glaube, dass sie trotzdem in der Lage gewesen wäre, weiter zu sündigen. Sie hätte sich dafür entscheiden können. Aber ich glaube, dass sie in dem Moment die Befähigung hatte, nicht mehr zu sündigen. Von ihm, geistlich gesehen. Er hat sie nicht verurteilt, er hat die Sünde hingehen gelassen. Und er hat ihr die Kraftbefähigung gegeben, nicht mehr zu sündigen. Und genau das passiert mit dir in der neuen Geburt. In der neuen Geburt gibt Gott dir die Befähigung, nicht mehr zu sündigen. So einfach. In der neuen Geburt gibt Gott dir nicht einen Freibrief, zu machen, was dein Fleisch so sagt, sondern in der neuen Geburt gibt Gott dir die Befähigung, die Kraftbefähigung, nicht mehr zu sündigen. Halleluja. Sagst du, ja, was ist, wenn ich trotzdem noch sündige? Bin ich dann nicht von neuem geboren? Nein. Was sagt ihr da dann? 1. Johannes 1, Vers 7. Pass auf. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, das heißt, wenn wir in seinem Licht bleiben, ja, wenn wir in Jesus bleiben, wenn wir in der Gemeinschaft bleiben, wenn wir transparent bleiben, wenn wir im Licht wandeln, ja, wenn wir nichts verstecken, wenn wir uns nicht zurückziehen oder irgend sowas, sondern wenn wir im Licht wandeln, sagt er, so wie er im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesus, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Das heißt, du hast jederzeit das Blut von Jesus, sein Erlösungswerk im Hintergrund, um dich zu reinigen von der Sünde. Amen. Jederzeit hast du wieder neu die Möglichkeit, zu ihm zu kommen, ihn um Vergebung zu bitten. Ja, das kommt im nächsten Vers. Das heißt, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst. Das heißt, wenn du gesündigt hast und du sagst einfach, oh, das war gar nicht so, nee, passt schon alles, oh, für mich ist es in Ordnung, ich habe das schon mit Gott geklärt, das passt schon alles und so. Ja, dann sagt er, dann betrügst du dich selber, die Wahrheit ist nicht in dir. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, sag mal bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Mit anderen Worten, es gibt diesen Schlüssel für dich, wenn du von neuem geboren bist und entweder, es kann jetzt sein, du wirst von neuem geboren, aber du lebst gewohnheitsmäßig in Sünde. Das gibt's, ne? Zum Beispiel in Unzucht. Lebst gewohnheitsmäßig in Unzucht, das war für dich immer normal, das war für dich immer okay, das war für dich immer so richtig. Jetzt wirst du von neuem geboren. Was heißt das jetzt für dich? Heißt es jetzt, okay, Gott hat mir vergeben, ich mache gerade so weiter? Nein, es heißt, Gott hat mir vergeben und er hat mich befähigt, mein Leben zu verändern. Was tue ich also? Ich sage, Herr, es tut mir leid, hier das passt nicht, das Zielverfehlung. Ich kann nicht ständig weiter die Kupplung schleifen lassen im Auto, ohne dass es kaputt geht. Es tut mir leid, vergib mir. Und dann nimmst du sein Blut für dich in Anspruch und sagst, jawohl, danke Jesus, es reinigt mich von jeder Ungerechtigkeit. Mir ist vergeben und ich werde gereinigt. Das heißt, du lebst im permanenten Gewaschenwerden durch sein Blut. Halleluja. Oh, ihr guckt mich alle so. Ich weiß auch nicht, wie an. Keine Ahnung. Zuerst sagt er, es ist wichtig, dass du Sünde erkennst. Deswegen habe ich dir das vorgelesen heute Abend. Weil wenn du Sünde nicht erkennst, wirst du sie auch nicht bekennen. Wenn du Sünde nicht bekennst, wirst du sie auch nicht loswerden. Wenn du Sünde versteckst oder glaubst, dass Sünde kein Problem ist, obwohl du ständig drin lebst, verstehst, dann belügst du dich selber. Deswegen sagt er dir, erkenne und bekenne. Ja? Der Heilige Geist ist gesandt, Johannes 16,8 heißt es, der Heilige Geist uns überführt von Sünde. Das heißt, der Heilige Geist ist nicht einer, der dich verdammt wegen Sünde, aber er ist einer, der dich überführt wegen Sünde. Überführt ist eine positive Sache. Warum? Weil überführt heißt einfach, er zeigt dir, hey, das ist nicht okay, das ist nicht richtig. Du erkennst es, du bekennst es, du wirst es los, das Blut Jesu reinigt dich. Und Sache ist erledigt. Römer 8,1, keine Verdammnis, sag mal keine Verdammnis, für die, die in Christus Jesus sind. Keine Verurteilung. Jesus sagt, ich verurteile dich nicht. Jesus sagt, ich verurteile dich nicht, aber ich will, dass du frei bist. Verstehst du? Ich will, dass dein Auto bis zum Ziel fährt. Ich will, dass du am Ziel ankommst. Ich will, dass du deinen Lauf läufst. Ich will, dass du siegreich lebst. Ich will, dass du nicht nur startest als Christ und 20 Meter läufst und dann kommst du aus der Puste oder 100 Meter und dann kommst du aus der Puste, sondern ich will, dass du deinen Lauf läufst bis zum Ende. Ich will, dass du am Ziel ankommst. Ich will, dass du den Himmel auf die Erde bringst. Ich will, dass du das göttliche Leben dauerhaft genießt. Oioioioioi. Schicki. Und deshalb sagt er dir, wenn du deine Sünde bekennst, bin ich treu und gerecht, dass ich dich reinige, dass ich dir vergebe erstens und zweitens dich reinige von jeder Ungerechtigkeit. Weißt du, aus dieser Realität heraus sind die ersten, manche der ersten Christen in Apostelgeschichte 19, kannst du es nachlesen, heißt es, viele aber von denen, die gläubig geworden waren, kamen und bekannten und gestanden ihre Taten. Das ist interessant. Das heißt, die waren so bewegt vom Heiligen Geist, die sagten, wow, das sind nur Dinge in unserem Leben, hey, das kann so nicht weitergehen, was mache ich jetzt? Weil ich spüre plötzlich, wow, ich habe permanent in Ehebruch gelebt. Ich habe es zwar bisher eigentlich auch schon gewusst, aber ich habe es immer weggedrückt und jetzt will ich es loshaben. Verstehst? Und dann kamen sie und sie wussten, ja, wenn ich es bekenne, wenn ich es ans Licht bringe, das hat Kraft. Und sie bekannten es jetzt nicht vor allen Leuten, verstehst du, sie stellen sich nicht unbedingt jetzt auf die Bühne und bekannten ihre Sünden, sondern die gingen zu jemand hin und sagten, hey, das ist in meinem Leben und ich möchte es loshaben. Und in dem Moment wurde 1. Johannes 1, Vers 9 wirksam. Das heißt, in dem Moment wurden sie frei von der Sünde. In dem Moment verlor die Sünde ihre Macht, ihre Power. Halleluja. Erkennen, bekennen, lassen. Amen. Die müssen wir genauer einfügen, erkennen, ablehnen, bekennen und lassen. Weil die Sache ist die, wenn du es nur erkennst, die Sünde nur erkennst, aber du hast sie noch so lieb. Oh, meine Lieblingssünde. Meine kleine Schnuppelsünde. Oh, bitte. Solange du sie noch liebst, wirst du nicht wirklich frei werden. Da kann dann zwar jemand für dich beten und sagen, oh Herr, mach ihn frei von der Sünde. Aber ich sage dir eins, wirst du nicht frei werden, solange du sie noch liebst. Wenn du sie aber ablehnst und sagst, ich will es loswerden. Weißt du, und wenn du es nur deswegen loswerden willst, weil du weißt, dass es Zielverfehlung ist. Weißt du, manche Kinder müssen erst auf die heiße Herdplatte lang, bis sie merken, dass sie heiß ist. Schlaue Kinder hören einfach auf die Mutter. Verstehst du? Dumme Kinder müssen selber drauf langen. Okay, kannst jetzt sagen, ja, haben sie auch was gelernt. Ja gut, bei der Herdplatte geht es vielleicht noch, aber wie gesagt, beim Rückwärtsgang bei Tempo 100 ist zumindest das Auto im Eimer. Also selbst wenn du nur weißt, okay, Gott sagt, es ist Zielverfehlung, also ist Zielverfehlung. Ich muss nicht alles ausprobiert haben, um festzustellen, dass ich am Ende tatsächlich nicht ankomme. Ich muss nicht jeden Weg ausprobiert haben. Das ist so wie beim Fahren ohne Navi. Probier einfach mal jeden Weg aus und schau, ob ich irgendwo ankomme. Ich muss aber nicht unbedingt jeden Weg ausprobiert haben, wenn ich ein Navi habe. Ich kann einfach auch das machen, was das Navi sagt. Meistens. Immer öfter. Inzwischen sind die Navis schon ganz gut. Also ich bin nicht mehr vor irgendeiner Scheune gelandet und auch nicht mehr in der Pampa. Aber, ja, verstehst du? Und der Heilige Geist ist dein eingebautes Navi und das Wort Gottes. Du hast das Wort Gottes und du hast den Heiligen Geist. Das ist dein eingebautes Navi. Und dieses eingebaute Navi sagt dir, hey, da geht der Weg lang und das ist eine Sackgasse. Jetzt kannst du sagen, ja, ich muss aber erst mal selber die Sackgasse ausprobieren. Die sieht so schön aus. Und oh, diese schönen Geschäfte da am Rand der Sackgasse. Toll, da würde ich gerne einkaufen. Was auch immer. Ja? Oder es ist eine Straße, in der, keine Ahnung, irgendwelche Stachel in der Mitte der Straße hochstehen und es steht überall dran, bitte hier nicht langfahren, weil ihre Reifen gehen kaputt. Und du sagst, na, das muss ich aber wissen, ob es wirklich so ist. Verstehst du, was ich dir sagen will? Wenn du erkennst, dass etwas Sünde ist, also Zielverfehlung, dann solltest du es ablehnen. Dann bist du schlau. Wenn du es nicht ablehnst, bist du ein bisschen dumm und lernst auf die harte Tour. Das muss aber nicht sein. Wenn du es aber erkennst und sagst, okay, ich lehne es ab, dann bist du ganz schnell los. Du bekennst es und du lässt es. Ganz einfach. Du bekennst es, es wird dir zugesprochen, Lösung wird dir zugesprochen, Vergebung wird dir zugesprochen, die Vergebung, die Jesus für dich erworben hat, wird dir zugesprochen, das Neue wird dir zugesprochen, die Kraftbefähigung, nicht mehr zu sündigen, wird dir zugesprochen, die Kraft ist da, verstehst du, die Kraft ist da, um nicht zu sündigen. Ich sag dir es, die Kraft ist da, Halleluja. Die Kraft, frei von der Sünde zu leben, ist da. Die Sünde hat keine Macht über dich. Weißt du, das Ziel des Ganzen auch jetzt dieser zweiten Stunde ist nicht, um dir jetzt ein Sündenbewusstsein zu geben. Dass du jetzt immer über Sünde nachdenkst und überlegst, oh, habe ich da noch gesündigt, habe ich da noch gesündigt. Nein, der Heilige Geist überführt dich heute Abend, das glaube ich auch ganz spezifisch, er überführt dich, ich werde ihn gleich freisetzen, den Heiligen Geist, er überführt dich und wenn er dich überführt, heißt es, du erkennst es und dann entscheidest du dich und sagst, ich will es loswerden und dann bekennst du es. Entweder direkt Gott oder aber auch, was wirklich hilft, ist, einem Zeugen zu bekennen, einem Mentor, jemand, der dir einfach dabei hilft und der dir danach zuspricht, jemand vom Heilungsteam. Ich denke, wir haben heute Abend das Heilungsteam auch hier, die Mentoren und so weiter, sind alle hier. Das heißt, du kannst einfach Dinge loswerden und du kannst heute Abend wirklich klar Schiff machen in dieser Sache. Weißt du, du musst nicht nach Hause gehen und überlegen, oh, wie soll ich das machen? Meine Güte, so viele Sünden sind da aufgezählt und 90% habe ich selber in meinem Leben. Nein. Nein, der Heilige Geist zeigt dir schon, worauf es jetzt ankommt. Aber er zeigt es dir auch. Und du solltest seine Überführung nicht zur Seite stoßen. Verstehst du? Überführung abzulehnen ist dumm. Verdammnis abzulehnen ist weise. Der Teufel sagt immer, du bist übel, du bist schlecht, du schaffst es nie, du hast versagt und schau mal, was du für ein Sünder bist und du hast Gott sowieso nicht gefallen und was denkst du überhaupt, wer du bist und was du noch von Gott erreichen kannst. Das ist Verdammnis, das ist der Teufel, das ist der Verkläger der Brüder. Der Heilige Geist überführt dich voller Liebe und er sagt dir, hey, schau mal da, das sollte weg aus deinem Leben. Das sollte einfach, komm einfach zu mir, komm und werd's einfach los, verstehst? Werd einfach frei. Ja? Versteck's nicht, bring's ans Licht, bekenn's und vertrau auf die Kraft Gottes, die dich befähigt, es zu lassen. Amen. Und die dir den Weg zeigt. Verstehst du, dir auch den Weg zeigt? Manchmal musst du wirklich manche Dinge, weißt du, wenn Sünde sich lang eingeschliffen hat im Leben von Menschen, dann brauchst du manchmal Wege, um überhaupt da wieder aus dem Labyrinth rauszufinden. Das ist wie wenn du an 20 Abzweigungen falsch abgebogen bist, dann brauchst du ein bisschen, bis du wieder voll zurückfindest. Aber ich sag dir eins, das Navi ist bereits in dir. Und das Gute am Navi ist, egal wie weit du dich verfahren hast, am Ende führt es dich doch immer wieder dorthin, was du eingegeben hast am Anfang. Nämlich zum Ziel. Ja? Selbst wenn du 5-mal falsch abgebogen bist, das Navi ist so gutmütig und bereitwillig und es berechnet dir immer wieder einen neuen Weg. Das ist wirklich so. Und genauso ist es bei dir. Gott hat den neuen Weg für dich schon berechnet. Nur ich empfehle dir, fahr nicht noch eine weitere Umleitung und noch einen weiteren Umweg und sag dann, naja, dann berechnen wir das Navi halt noch einen Weg. Es wird halt immer weiter, verstehst? Und die, sag ich mal, die Kollateralschäden der Sünde sind halt auch gegeben. Und das muss ja nicht sein. Also sagst du einfach, hey, heute Abend, wenn ich irgendwo vom Weg abgekommen bin, dann bekenne ich's und dann lasse ich's und dann werde ich's los und dann empfange ich die Kraftbefähigung, wieder auf das Ziel, mich einzujustieren. Amen? Halleluja. Bist du da bereit dafür? Halleluja. Dann beten wir jetzt einfach nur zum Schluss. Danke, Jesus. Okay, du betest gleich mit, ist auch nicht schlecht. Gut. Auch gut, okay. Also beten wir zusammen. Danke, Jesus. Dass du ans Kreuz gegangen bist. Um meiner Sünde willen. Und dass du auferstanden bist. Aus den Toten. Damit ich frei von Sünde leben kann. Damit ich die Kraft habe, das Ziel meines Lebens zu erreichen. Und meinen Weg zu gehen. Und meinen Lauf zu laufen. Ohne Zielverfehlung. Danke, dass die Sünde immer weniger Macht über mich hat. Du hast sie schon genommen, Jesus. Du hast den Teufel entmachtet und du hast die Sünde entmachtet. Und sie wird über mich nicht mehr herrschen. Heiliger Geist, führ mich und überführ mich, wo immer es notwendig ist, dass mein Lebensauto auf der richtigen Straße bleibt. Mach mich so sensibel. Mach mich so bereit, auf deine Stimme einzugehen und sofort Kurskorrektur vorzunehmen. Wenn auch nur eine kleine Abweichung ist. Danke, dass du mir hilfst, Heiliger Geist. Und danke, dass ich frei leben kann. Danke, dass ich gerecht gemacht bin durch dich. Dass ich nicht mehr ein Sünder bin, sondern die Gerechtigkeit Gottes. Danke, dass ich aus dieser Gerechtigkeit heraus lebe. Und dass ich somit als Herr oder Herrin über die Sünde leben kann. Sie hat in mir nichts. Amen. Halleluja. Halleluja. Und Heiliger Geist, jetzt bitte ich dich einfach um dein Wirken hier in unserer Versammlung und auch bei all denen, die das Video sehen. Ich setze dein Wirken frei in dem Namen von Jesus. Ich setze deine Überführung frei, die frei ist von Verdammnis, frei ist von Anklage, frei ist von Verurteilung. Aber ich setze deine Überführung frei, die uns zeigt, hey, das bringst du in Ordnung oder das lässt du los, das bekennst du, das bringst du ans Licht, dass wir wirklich eintreten in diese Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Immer mehr, jeder Einzelne von uns. Danke, Herr, ganz egal, wie lange wir schon Christ sind, du überführst uns immer wieder. Du überführst auch mich immer wieder. Und ich danke dir, dass es eine gute Sache ist. Ich genieße das, Heiliger Geist, wenn du mich überführst. Ich freue mich dran. Ich bin deswegen nicht traurig, sondern ich freue mich. Ich heiße es willkommen, weil ich weiß, am Ende bin ich freier als vorher. Ich weiß, am Ende bin ich klarer ausgerichtet als vorher. Ich weiß, am Ende bin ich auf der Straße des Siegers und nicht des Verlierers. Ich weiß, am Ende bin ich auf der Straße der Herrschaft und nicht der Knechtschaft. Danke, Jesus. Danke, Heiliger Geist. Danke für dein Wirken. Danke, Heiliger Geist. Halleluja. Halleluja. Danke, Heiliger Geist. Ich glaube, dass wir es heute Abend tatsächlich dann so machen. Wir werden jetzt noch eine Sammlung einnehmen, aber dann werde ich einfach die Möglichkeit geben, auch für jeden, der das möchte, weil ich glaube, dass es wichtig ist für einige, wenn einfach das Heilungsteam sich bereithält und vielleicht auch einzelne Mentoren sich bereithalten, einfach ein bisschen, sodass einfach für jeden, der das einfach möchte, der heute Abend noch was loswerden möchte, der heute Abend noch von was frei werden möchte, der heute Abend noch was hinter sich lassen möchte, was bekennen möchte, sei es was aus deinem alten Leben. Weißt du, es ist wichtig, eins zu sehen, das Ganze ist nicht eine schematische Sache, verstehst? Du musst jetzt auch nicht, wenn du gerade neu von neuem geboren bist, jetzt alle Sünden deiner Vergangenheit nochmal bekennen, verstehst? Wenn du aber merkst, dass bestimmte Dinge dich noch drücken, dich noch belästigen, dich noch quälen oder du sogar noch in bestimmten Dingen lebst, verstehst? Dann solltest du hier einen Cut machen. Dann ist es wichtig und dann hilft es auch, das zu bekennen. Wenn ich irgendeine Sache, wo du merkst, du wirst noch beeinflusst von etwas aus der Vergangenheit, dann solltest du es loswerden. Wenn du merkst, okay, das war damals, Jesus hat es mir vergeben, ich bin froh drum, das werde ich sowieso nie wieder machen, dann muss es auch nicht, weißt du, ich bin nicht für so eine schematische Lebensbereinigung oder so, wo du deine Liste aller deiner Sünden der Vergangenheit machst und weh, du hast was vergessen oder so. Das ist mehr so psychologisch als geistlich. Aber ich glaube trotzdem, dass dir es helfen kann zum Erkennen der Sünden und auch